Der Hangout und er ist jetzt auf Sendung. Ah. Herzlich willkommen zu einer Ankündigung, die wo ich natürlich schon wieder voll der Kanne versaut habe. Egal, das ist nur eine Ankündigung und irgendwie kommt mir das Setup bekannt vor. Ich war schon lange nicht mehr so vor der Kamera auf Hangouts und er. Genau, es Der gibt's Tore immer ist noch. auch dabei. Grüße mal, Tore. Hallo. Hallo. Was wollen wir hier? Warum machen wir das hier? Wir wollen etwas ankündigen. Na, wer hat's gedacht? Steht so in der Videobeschreibung. Wir möchten ein neues Projekt starten. Nämlich tuxcast.de News. Also zwischen dem tuxcast.de ist ein Leerzeichen und dem News. Ein verdammt langer Name, aber es ist nichts Besseres eingefallen, glaube ich, könnte man sagen. Ja. Was wollen wir da präsentieren? Also grundsätzlich ist das mal eine Sendung, die wo so am Wochenende stattfinden wird. Es ist jetzt nicht so, dass wir wahrscheinlich jedes Wochenende das machen werden. Also es wird wahrscheinlich so hingehen, dass es oft passieren wird, aber es kann auch mal sein, dass keine Sendung kommt. Das Wir Ganze wird hatten mit. nämlich mal das Problem bei Linux on Air, für alle, die es noch kennen, das war unser Live-Show-Projekt. Was gescheitert ist, lag auch Nicht daran, dass man gescheitert. die Zeit einfach nicht mehr füllen konnte, weil die Zeit war auch manchmal so. Es gab Zeiten, wo keine News wirklich kamen, die interessant waren. Da hätte man den News-Trailer nicht ganz weglassen können. Und wenn sowas der Fall ist, dann kommen halt keine Tuxcast-News. Und weil wir natürlich der Meinung sind, dass es, wenn es, also es ist oft mal wirklich eine Woche im Open Source Bereich, wo natürlich manchmal passiert so richtig Haufen Zeug. Da wird eine neue Ubuntu-Version released. Da regt sich Linus Torvalds mal richtig heftig auf. Aber wir sind der Meinung, dass auch, ich glaube, also mich persönlich interessiert jetzt nicht nur alles hinsichtlich Open Source und was da passiert, sondern zum Beispiel Amazon hat ja ein neues Phone angekündigt oder auch gestern, glaube ich, hat die Google I.O. oder sowas angefangen und da werden natürlich viele Sachen einfach vorgestellt, die nicht wirklich was mit Open Source zu tun haben. Und da wollen wir auch was bringen, weil es ist oft auch wirklich sehr interessant, was da so passiert. Also Genau. wenn jetzt Google, was hat's, oh, ich habe es mir eh kurz angeschaut, was war's denn? Also ich, okay, Also ich allgemein weiß kann nicht. man sagen, wir gucken ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Alles, was euch interessieren könnte, das bringen wir dann da. Und ja, genau. Wie seid ihr zu Linux gekommen? Indem ihr über den Tellerrand geguckt habt. Deswegen ist das vielleicht auch bei den News ganz sinnvoll. Ihr braucht aber keine Angst haben. Also es wird Keine wahrscheinlich nicht Windows fuck. News. Was? Keine Windows News. Keine Ja, und Sorge. wahrscheinlich auch nicht allzu viel von Apple. Nein, auch kein Apple. Außer es Nicht ist mal ein nur. Patentstreit oder sowas. Sowas in die Ja, Richtung genau, könnte ruhig mal es kommen. muss schon euch interessieren und schon Uns ansatzweise etwas interessieren. mit Linux Ich zu würde es eher von tun. uns behaupten. Also Ja, wir haben hier wir werden zwei natürlich. verschiedene Geschmäcke, was News angeht, und das ist, glaube ich, ganz gut abgedeckt damit. Und wir wollen das auch als noch so im Beta-Bereich halten. Also, ich weiß nicht, ob wir es in den Titel reinschreiben, aber es ist jetzt, ich glaube, man kennt es auch. Wir sind nicht mehr so in der Verfassung. Zumindest ich nicht. Er muss erstmal das Bayerisch wieder lernen. Ja, natürlich. Ich aus Bayern, das kann es nicht geben. Damit wir da wieder ein bisschen reinkommen und es soll auch noch geschaut werden, wie wir dann das basteln. Aber dann noch zu den Techniken ein bisschen was. Tore, erzähl uns doch mal ein bisschen was zur Technik. Wie Hey, wollen wir das Ganze denn umsetzen? die Technik ist Oldschool Linux on Air Style. Das heißt, Google Hangouts. Wir nehmen das halt live über Google Hangouts auf und das könnte bald mit einem Projekt, was mir Florian heute erzählt hat, ich weiß nicht mehr genau, wie hieß. Ich soll ich schnell kurz erklären, weil ich mich da Ja, soll ein mal kurz bisschen erklären. rein beschäftigt habe damit. Es gibt das Projekt Open Broadcaster Studio, also OBS oder heißt so. Ja, auf alle Fälle OBS, OBS. genau. Sucht einfach mal, das findet ihr schon. Das gab es grundsätzlich mal nur für Windows, glaube ich, oder auch für Mac. Also auf alle Fälle nicht für Linux. Ich glaube, dass es das nur für Windows gab. Und das war so ein bisschen so Wirecast-Alternative. Natürlich nicht mit so vielen Features. Also Wirecast ist ja Mächtig. extrem mächtig. Oh ja, also live, also bei der Linux Action Store kennt man es ja, die nutzen Wirecast. Die haben auch einen Hackintosh laufen. Ist natürlich für eine Linux-Show ein bisschen komisch, aber gut. Also wir wollen da eventuell das einbauen und die arbeiten gerade an einem Projekt. Also die wollen das Ganze wieder neu schreiben. Hauptsächlich wegen dem Grund, weil sie es auch für Linux und ich eben dann auch für den Mac weiterbringen wollen. Deswegen schreiben die gerade den Code neu. Ich glaube, die sind aber noch nicht mal in der Alpha oder sind sie in der Alpha? Auf alle Fälle eine ganz frühe Version. Ich kann da kurz mal was zeigen, wie das aktuell. Also ich habe, also weil das mit Mesa noch nicht so gut funktioniert. Warte, ich starte das mal. Und dann durch eine neue Szene. Ich will das kurz mal zeigen, warum das nicht noch nicht funktioniert. Ich sehe es jetzt schon, kommt die Ankündigung wird eine halbe Stunde. Ja, so wird es wieder sein. Ja. Oh, Bildschirm wird freigeben. Und na, wo haben wir das Fenster? Verdammt, warum ist das Muss Fenster offen nicht da? sein, darf nicht versteckt sein. Hm. Geht schon nicht. Okay, ist auch nicht so wichtig. Ich könnte höchstens meinen Desktop. Nee, lass mal das. Auf alle Fälle funktioniert es noch nicht. Ist ein Haufen noch so ein Fehler. Und der liegt angeblich. Also, ich habe danach gefragt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann liegt da. Ist dann ein Bug in den Mesa-Treibern noch drin. Also in den freien Treibern. Egal, das ist schon wieder so viel Technik. Wollte ich eigentlich alles nicht erzählen. Aber wenn das mal so weit ist, dass man das ordentlich nutzen kann, dann würden wir umsteigen. Und dann könnte man auch richtig geilen Scheiß damit machen. Genau. Genau. Also, live läuft das halt ab über YouTube. Yay. Wir wollen die Kommentare von YouTube deaktivieren und nur noch IRC Freenode. Den kriegt ihr dann in die Videobeschreibung live, wo ihr in den Web-IRC kommt. Oder ihr kommt bei Freenode in den klugscast.de Channel. Dann könnt ihr da die Fragen stellen, weil YouTube-Kommentare, das buggt sowieso rum, die verschwinden nur noch. Aber Ist schrecklich. nachdem sie dann gedreht ist und dann hochgeladen wird, dann aktivieren wir sie Das natürlich. kommt dann noch, das kommt ja noch. Okay, ich lass dich reden. zu den Live. Es wird so wahrscheinlich ablaufen, dass wir Freitag oder Samstag. Oder Sonntag? Nee, das. Die Zeit bekannt geben, Ach so. indem wir eine Live-Veranstaltung planen. Also ihr seht, ob eine Tuxcast News Show kommt am Wochenende, indem ihr guckt, ob eine Live-Veranstaltung geplant ist. Ist keine geplant, kommt auch wahrscheinlich nichts. Kann auch vielleicht noch kurzfristig was passieren, das wissen wir nicht. Wir lassen uns dann Rahmen. Das kann auch passieren, dass halt einer von uns alleine da sitzt und das macht, weil der andere keine Zeit hat, aber es trotzdem eine wichtige Woche ist. Das kann auch passieren. Was passiert denn halt danach? Danach ist es ja so ein bisschen der hässliche Beigeschmack von Google Hangouts. Immer wenn man das sich so anguckt. Und da wollen wir halt, indem wir das runterladen und nochmal so Anfang und Ende so ein bisschen schneiden. Vielleicht noch so ein, zwei Einblendungen oder so machen, ein bisschen wegkaschieren den hässlichen Look von Google Hangouts und das dann hochladen. Sprich, die Live-Version, die wird gleich privat gestellt, die laden wir uns runter und fliegt dann auch raus, wenn die andere Version hochgeladen ist. Unsere TuxCast News sollen auch über RSS verfügbar sein, sowohl Video als auch Audio. Da möchte sich der Florian gerne drum kümmern, der ist ja so ein RSS-Fetischist. Und ja, wie gesagt, das könnte kommen, kann aber auch mal sein, dass es eine Woche nicht kommt. So. Also, ich probiere da mal was mit RSS und ich glaube, dass es auch einigermaßen funktionieren wird. Es ist halt, ich finde das halt echt extrem cool, wenn man sich hab, na, wie heißt denn das Programm? Keine Ahnung. Irgend so ein Podcatcher halt. Und mit dem kann man dann das anschauen, sich herunterladen und das funktioniert ziemlich cool oder gut. Und gerade weil es News sind, ist halt da auch wichtig, dass ihr das schnell und aktuell bekommt. Also, das ist kein zeitloses Produkt wie alle anderen Videos. Genau. Das war es eigentlich auch schon, was wir sagen wollten. Sonst noch was? Ja, was mir noch ganz wichtig wäre, wie gesagt, das Ding ist jetzt mal ein Beta-Format und deswegen, wenn irgendwas richtig scheiße ist, sagt das uns. Es wird vorkommen, ich kann es euch versprechen. Bitte bringt eure Meinung erst zum Schluss ein. Das war der größte Mängel, den wir bei Linux näher bekommen haben. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Also wir werden unsere Meinung einbringen, das macht am meisten Spaß. Genau. Also wenn mal Canonical wieder so einen Scheiß macht, dann werden wir sie ordentlich runterputzen. Immer schön dem Mark. Immer schön auf dem Mark. Natürlich. Und ein Was mir Haufen Geld. aufgefallen ist, von den Linux-Distributionen ist eigentlich nur Mark Shuttleworth so wirklich die Person hinter der Distribution bekannt. Bei Red Hat ist das nicht so, also würde mir jetzt nicht einfallen. Ich kenne ein paar Leute, also ich kenne zum Beispiel den Jonah Bacon. Also das ist ein. Bacon. Der hat da auch so ein cooles T-Shirt mal oben gehabt. Der ist zum Beispiel der Community Manager. Also ich, wir haben, da gibt's auch, die machen auch immer so einen Livestream, der nennt sich Ubuntu und er, glaube ich. Ja, Oder? genau, ja, aber Ubuntu, da kann man ja das Oberhaupt Mark Shuttleworth, oder besagt, der die Knete hier springen lässt, ne? Aber Kennst du bei. von Windows irgendwelche Leute, die, oder kennst du von die, wo am Linux-Kernel was schreiben, Leute, die wo drunter sitzen? Nee, Außer ich meine jetzt so eine Person, die dahinter steht, hinter der Distribution. Das finde ich so faszinierend. Das gibt's. Also bei Windows kennt man natürlich, wer dahinter steckt, so der Gründer, so gesagt. Beim Mac sowieso. Bei Linux auch. Natürlich. Und bei Ubuntu. Aber bei den anderen so, Debian, wo ist Debian? Ich, Debian ist Debian halt ist ja klar. überhaupt keinen wirklichen Führer, aber wie zum Beispiel SUSE. Ja, ich schätze mal, weil da einfach viel von der Community kommt und Das auch, dass stimmt. es nicht jetzt irgendwie so und das Oberhaupt gibt. Also, ja, okay. Hey, ich will ja nichts Stimmt. sagen, aber das soll eine Ankündigung sein und Genau. keine Das ist mir Unterhaltung. nur so eingefallen. Das passiert öfters. Ja, das können wir dann ordentlich besprechen, wenn wir Ist. dann unseren Livestream vollziehen. Da können solche Livestream. Sachen eingebaut werden, wenn mal eine Ubuntu Ja. News ist. Okay, dann wollen wir euch nicht länger auf die Nerven gehen und hoffen, ihr schaut euch das mal an und beschwert euch ordentlich, wenn das nicht passt und sagt vielleicht auch, was gut ist. Und ansonsten, ciao. Konstruktive Kritik, genau. Konstruktive Kritik, genau. Sag auch noch ciao, wenn wir uns endlich Tschüss. verabschieden können. Okay, bye bye.